Du weißt genau, ich steh nicht auf die Schickeria. Würde auch nie in die Disco mit dir gehen. Der Disco-Kram ist bloß Matter für meine Ohren. Das ist zu ätzend, würde da bloß dumm rumstehen. Ich will die ganze Nacht in deinen Armen liegen, den Sonnenaufgang mit dir sehen und mit dir frühstücken und mit deinem Hund spazieren gehen. Komm doch vorbei, endlich wieder Wochenende, endlich wieder frei. Komm doch vorbei, endlich wieder Wochenende, endlich wieder frei. Der Narrenzwang um die Fastnacht ödet nicht bloß an. Wenn alle trunken, perverse Spielchen treiben. Nur einmal im Jahr lassen wir ihr wahres Dich erkennen. Das ist zu ätzend, würde da bloß drum rumstehen. Ich hier, ich will die ganze Nacht zwischen deinen Beinen liegen, den großen Abgang mit dir sehen, dich von vorn und von hinten lieben und in dein Köder spazieren gehen. Komm doch vorbei, endlich wieder Wochenende, endlich wieder frei. Komm doch vorbei, endlich wieder Wochenende, endlich wieder frei. Und in deinem Köder spazieren gehen, komm doch vorbei. Alte Hure, endlich wieder Wochenende, endlich wieder frei. Komm doch vorbei. Endlich wieder Wochenende, endlich wieder frei. Komm doch vorbei. Komm doch vorbei. Komm doch vorbei. Vorbei. Danke. Mixer, aufpassen. Jo. Eigentlich würde man jetzt Pause machen, ne? Moment. Hat denn da was zu rauchen dabei? Jetzt könnten da was rauchen. Jetzt spiel mal Reggae. Moment. Unser Beitrag zum Thema seichte Drogen. Jo, Bier soll ich bestellen. Hier, Bier für die Musik. Ja. Ohne Orangensaft. Ohne O-Saft. Das habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, was das ist. Nur Dings. Jawohl, Stefan. Ja, Birr, Herr. Moment. Ah, da krieg ich nichts zu trinken. Gut. Okay, Moment. Beschäftigen wir uns mit den Drogen. Mach mal, du's mal, da. Ich muss ein bisschen umstellen.